Uhr zerbricht. Wirklich schön war sie ja nicht, doch ihr Lächeln wirkt nun breiter. Und ein Airbus, der zerschellt, der Support ist eingestellt und der Flugverkehr geht weiter. Eine Frau wie ein Vulkan und sie fängt zu weinen an und das tut sie dann für Stunden. Und ihr Mann steht an der Wand, er sagt, er sei ein Mutant und leckt einsam seine Wunden. Und ein jeder, der mich kennt, nennt mich klug und kompetent. Vielleicht hab ich's auch falsch wahrgenommen, es kommt mir halt so vor. Tausend Fehler im System und ich mach es mir bequem. Und es wurde grad ein Foul begangen und trotzdem zählt das Tor. Nein, gerecht ist das ja nicht, doch es fällt kaum ins Gewicht. Wie ein Kind, das nicht zur Schule will, auch das ist ja egal. Balancieren auf einem Bein kommt am besten ganz allein. Und ich schlag dabei die Zeitung auf, Verkehrsunfall frontal. Und ein Bein wird amputiert und ein Arzt, der sich blamiert. Und dann geht der Scheiß von vorne los, diesmal mit Polizei. Eine Spielfigur zerbricht, eines Wagen blaues Licht. Und ich sag halt kurz Entschuldigung und